groß. Dein Chef weiß alles und er zieht das Beste los. Er hat Kohle, obwohl er nicht viel tut. Für deine Meinung fehlt dir bisher der Mut. Er weiß genau, wenn du nicht pünktlich bist. Und du weißt auch, er ist dein Egoist. Wenn er sich Kaffee holt, dich dann doch glatt vergisst. Und er dann früher geht mit Grinsen im Gesicht. Ist er besser als du? Besser als ihr? Besser als irgendwer von hier? Ist er besser als du? Sieh ihn doch an. Und du wirst erkennen, er ist auch nur ein Mann. Friseur, siehst du sie wieder sitzen? Sie föhnt ihr Haar, denn sie hat frische Spitzen. Sie ist ein Star in ihrer heilen Welt. Und ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Ist sie besser als du? Besser als ihr? Besser als irgendwer von mir? Ist sie besser als du? Sieh sie doch an. Und du weißt ganz sicher, mir kommst du niemals dran. Und dein Neid frisst dich auf. Sei bereit, scheiß doch drauf. Sie sind nicht besser als du. Besser als ihr. Besser als irgendwer von mir. Sie sind nicht besser als du. Besser als ihr. Sie kochen alle nur mit Wasser. Sie sind nicht besser als wir. Sie sind besser als du. Besser als ihr. Besser als irgendwer von mir. Sie sind nicht besser als du. Besser als sie. Sie kochen alle mit Wasser. Sie sind nicht besser als wir.